gefunden von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ich ging im Walde, so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie klein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grub's mit all den Wurzeln aus, zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort. Ende von gefunden. Heidenröslein von Johann Wolfgang von Goethe. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Heidenröslein. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heiden. War so jung und morgenschön, lief er schnell, es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Knabe sprach, ich breche dich, Röslein auf der Heiden. Röslein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich, und ich will's nicht leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Und der wilde Knabe brach, das Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach, half ihr doch kein Weh und Ach, mußt es eben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Ende von Heidenröslein. Vergänglichkeit der Schönheit von Christian Hoffmann von Hoffmannswalder, gelesen für LibriVox.org. Es wird der bleiche Tod mit seiner kalten Hand die endlich mit der Zeit um deine Brüste streichen. Der liebliche Korall der Lippen wird verbleichen. Der Schultern warmer Schnee wird werden kalter Sand. Der Augen süßer Blitz, die Kräfte deiner Hand, für welchen solches fällt, die werden zeitlich weichen. Das Haar, das jetzt und kann den goldenes Glanz erreichen, tilget endlich Tag und Jahr als ein gemeines Band. Der wohlgesetzte Fuß, die lieblichen Gebärden, die werden teils zu Staub, teils nichts und nichtig werden. Denn opfert keiner mehr der Gottheit deiner Pracht. Dies und noch mehr als dies muß endlich untergehen, denn Herz kann allein zu aller Zeit bestehen, dieweil ist die Natur aus Diamant gemacht. Ende von Die Vergänglichkeit der Schönheit. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der Panther von Rainer Maria Rilke, gelesen für LibriVox.org. Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch die Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein. Ende von Der Panther. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Gleich und gleich von Johann Wolfgang von Goethe, gelesen für LibriVox.org. Gleich und gleich. Ein Blumenglöckchen vom Boden hervor war früh gesprossen, in lieblichem Flor. Da kam ein Bienchen und naschte fein, die müssen wohl beide füreinander sein. Ende von Gleich und Gleich. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. März von Johann Wolfgang von Goethe, gelesen für LibriVox.org. März. Es ist ein Schnee gefallen, denn es ist noch nicht Zeit. Das von den Blümlein allen, von den Blümlein allen, wir werden hoch erfreut. Der Sonnenblick betrügt, mit mildem, flachem Schein, die Schwalbe selber lüget, Warum? Sie kommt allein. Sollte ich mich einzeln freuen, wenn auch der Frühling naht? Doch kommen wir zu zweien, doch kommen wir zu zweien. Gleich ist der Sommer da. Ende vom März. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Mondnacht von Josef von Eichendorff. Gelesen für LibriVox.org. Mondnacht von Josef von Eichendorff. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Ende von Mondnacht. Gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Durch den Wald im Mondenscheine von Heinrich Heine. Gelesen für LibriVox.org. Durch den Wald im Mondenscheine von Heinrich Heine. Durch den Wald im Mondenscheine sah ich jüngst die Elfen reuten. Ihre Hörner hört ich klingen, ihre Glöckchen hört ich läuten. Ihre weißen Rösslein trugen güldenes Hirschgeweih und flogen rasch dahin, wie wilde Schwäne kam es durch die Luft gezogen. Lächelnd nickte mir die Königin, lächelnd im Vorüberreuten. Galt das meiner neuen Liebe, oder soll es Tod bedeuten? Ende von Durch den Wald im Mondenscheine. Gelesen von Hokus Pokus. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Seegespenst von Heinrich Heine. Gelesen für LibriVox.org. Seegespenst. Ich aber lag am Rande des Schiffes und schaute träumenden Auges hinab in das spiegelklare Wasser und schaute tiefer und tiefer, bis tief im Meeresgrunde anfangs wie dämmernde Nebel, jedoch allmählich farbenbestimmter Kirchenkuppel und Türme sich zeigten und endlich sonnenklar eine ganze Stadt, altertümlich niederländisch und menschenbelebt. Bedächtige Männer, schwarz bemäntelt, mit weißen Halskrausen und Ehrenketten und langen Degen und langen Gesichtern, schreiten über den wimmelnden Marktplatz nach dem treppenhohen Rathaus, wo steinerne Kaiserbilder Wacht halten mit Zepter und Schwert. Unferne vor langen Häuserreihen, wo spiegelblanke Fenster und pyramidisch beschnittene Linden, wandeln seidenrauschende Jungfern, schlanke Leibchen, die Blumengesichter sittsam umschlossen von schwarzen Mützchen und hervorquellendem Goldhaar. Bunte Gesellen in spanischer Tracht stolzieren vorüber und nicken. Bejahrte Frauen in braunen, verschollenen Gewändern, Gesangbuch und Rosenkranz in der Hand, eilen trippelnden Schritts nach dem großen Dome, getrieben von Glockengeläute und rauschendem Orgelton. Mich selbst ergreift des fernen Klangs geheimnisvoller Schauer. Unendliches Sehnen, tiefe Wehmut beschleicht mein Herz, mein kaum geheiltes Herz. Mir ist, als würden seine Wunden von lieben Lippen aufgeküsst und täten wieder bluten, heiße, rote Tropfen, die lang und langsam niederfallen, auf ein altes Haus dort unten in der tiefen Meerstadt, auf ein altes, hochgegiebeltes Haus, das melancholisch menschenleer ist, nur, dass am untern Fenster ein Mädchen sitzt,

Bebe jetzt, den niemals nichts erschüttert. Grabgefühle schauern durch sein Mark. Sehet, alles, was wir Leben hießen, was wir liebten, was wir selig priesen, liegt vereitelt in dem schmalen Sarg. Von dem Antlitz alles rot gesunken, aus den Augen alle Lebensfunken weggelöschet in chaotische Nacht. Seine Mienen, sein holdselig Lächeln, weggeblasen mit dem Sterberöcheln, ewig, ewig nimmer angefacht. Nie vom Sturm der Leidenschaft durchwühlet, wie ein Bach durch Blumenbette spielet, floß sein Leben hin in Melodie. Ha, was ist nun, was am schönsten schmeichelt? Nichts als Larve, die der Tod uns heuchelt, und dann auf dem Sarg zerreißt er sie. Auf des Menschen kaltem, starrem Rumpfe sterben seine wirbelnde Triumphe, röcheln all in ein Gewimmer aus. Glück und Ruhm zerflattern auf dem Sarge, Könige und Bettler, feige, starke, ziehn hinunter in das Totenhaus. Aber frei erhoben über Grüfte fliegt der Geist in des Olympus Lüfte, triumphierend wie ein Adler steigt, wann sein Wohnsitz, die erhabene Tanne, niederkracht im tobenden Orkane und der Nordsturm Wälder niederbeugt. Zieh auch du, geliebter, teurer Streiter, auf den Flügeln unserer Donner weiter. Keine Tränen schicken wir dir mit. Mit Geheule und mit Weiberklagen mag man andre zu dem Grabe tragen. Pulverdonner ist der Krieger Wiegenlied. Weinend geht man deinen Sarg vorüber, selbst des Mannes Auge wird jetzt trüber, und die Helden Karls betrauren dich. Geh dahin mit dieser stolzen Ehre, prahle dort in der verklärten Heere, sieh, die Helden Karls betrauren mich. Sieh, die Helden eilen dir entgegen unter Donner und der Kugeln Regen. Krieger zittern vor dem Tode nicht, ihm entgegen gehen wir mit Hohne, unterm Dampf der brüllenden Kanone, wann er reißend durch die Glieder bricht. Und dann droben finden wir dich wieder, legen dort das müde Eisen nieder, drücken dich an unsere warme Brust. Dann wird alles, wie von Morgenwinden weggeweht, ein leichter Traum verschwinden und nichts bleiben als die Lust. Ende von Trauerode auf den Tod des Hauptmanns Wildmeister von Friedrich Schiller. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Ehrenhaus von Friedrich W. Wagner. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Raimund Ruffiner. Ehrenhaus von Friedrich W. Wagner. Zwei Weiber, ich, zwei Sanitäter. Man fährt uns fort, wie Missetäter, im grünen Wagen. Ein altes Weib, das tobt, ist auf ein Brett geschnallt. Das andere bäumt den jungen Leib und krallt sich fest, man muss es tragen. Aber im Wagen sitzt es still und raucht Zigaretten. Es erzählt mit koketten Gesten den Sanitätern, es habe ein Kind mit sieben Vätern. Das sei blind. Wir fahren in das Irrenhaus. Wir fahren aus der Welt hinaus. Wir kriechen krumm im Kreise stumm, mit klebenden kleinen Schritten um uns herum. Dann und wann fängt einer an zu weinen. Die Wärter rauchen dicke Zigarren, breit sie brauchen, nicht zu fragen, wir sind Narren. Wir tragen Kleider, die nicht passen, wir müssen mit uns machen lassen. Abends beginnen die Kranken zu schreien, zerbrechen die Betten, zerreißen mit heißen Händen die Ketten und speien ihr Blut ins Dunkeln, wo Wärteraugen giftig funkeln. Am Weihnachtsabend unterm Trauten, im Saal hoch aufgebauten, sternbestickten Tannenbaum. Die Wärter sangen mit lauten, rauen Stimmen einen Choral. Die Kranken schauten, wie im Traum, mit blöden Blicken sentimental auf den Baum. Plötzlich fing einer an zu pfeifen, irgendeine Melodie, und beugte die Knie, und seine Hände griffen krampfig ins Leere. Er lachte und schrie, an die Gewehre! Lachte und packte dabei einen der Wärter und warf ihn wieder die Wand, dass es krachte, und schlug ihm mit der geballten Hand den Schädel zu Brei. In der Ecke bei dicken Spinnen, in blutige Linnen gekleidet, hockt ein Tier. Das grinst und schneidet grause Grimassen. Und wir mit blassen Blicken hassen das Tier. Wer mit uns spricht, sagt immer Ja und niemals Nein. Unsere Worte haben kein Gewicht. Man widerspricht uns nicht. Man lässt uns König, Hund und Bettler sein. Man lässt uns schreien. Man macht ein ganz gleichgültiges Gesicht. Und manchmal sperrt man einen ein in eine Kammer, die ist klein und rund und hat kein Licht. Die Nacht ist nah, da nagt die Not, eine Glocke klappernd klingt. Der Wärter bringt die Spritze, die ersehnte Süße, des Morphiums erfüllt die Füße. Wir sind tot. Und im Traume, in die Ferne Stille der Sterne, getragen, wir ragen, ruhig im Raume. Man hat uns aus der Welt in das Dunkel gestellt. Man hat mit Stangen uns umgittert, an denen unser Blick zersplittert. Unsere Wangen sind verwittert. Unsere Lippen, die einst froh sangen, sind verbittert. Rau und roh werden die Worte an dem von Gott verfluchten Orte. Um 8 Uhr muss man schlafen gehen, doch viele finden keinen Schlaf und drehen und winden, weinend sich auf den harten Matratzen. Einer hat die Gewohnheit zu schmatzen, stundenlang, immer im Takt. Andere schwatzen. Und einer, der ist alt und feist, hopst splitternackt rund um den Saal, bis ihn einer der Wärter packt und wieder auf die Pritsche schmeißt, dass es kracht. In jeder Nacht wohl 7-mal. Der Christus an der Wand ist gleich einer Blume bleich, entblüht dem Kot. Wir lallen lange Litaneien, doch jener hört kein Schreien, er ist tot. Wir liegen lallend lang in Reihen, gekreuzigt auf die harten Betten, niemand wird uns retten. Einer steht den ganzen Tag und wartet, ob man ihm öffnen mag. In vielen Wochen hat er nicht ein Wort gesprochen, hat er nicht gelacht. Und seine Blicke gehen tief in die Ferne. Seine Augen stehen, versteinte Sterne, in ewige Nacht. Einmal morgens nach einer langen, lastenden Nacht, weh erwacht, vom Bette aus durch das Fenster sah man zerrissen, von rostigen Stangen ein kleines Stück himmlischen Blaus. Die Kranken kruchen aus den Kissen, ihre Herzen bebten, manche erlebten vielleicht ein letztes kleines Glück. Der Wärter aber hat sie mit Hieben zurück in die höllischen Betten getrieben. Wir möchten sterben und dürfen nicht. Wind warf uns an die Wand. Eine harte Hand schlug unser Leben in Scherben. Man band mit Kitten uns auf die Betten. Man will es nicht, dass wir sterben. Wir sollen mit sanftem Gesicht im Dunkel verderben. Die Türme tanzen im Morgenrot. Wir schlugen die wandernden Wünsche tot. Andere Arme schaffen das Werk. Flut und Flamme, Baum und Berg. Wir singen das Lied, das seelelos stieg aus einem Jungfernschoß. Gottes graue Greisenhand führt uns ins gelobte Land. Der Traum entrinnt den Händen wie Wind. Wir gehen auf weißen, leisen Zehen in Nacht und Not. Wir beugen uns dem Gebot. Wir sind allein. Der Traum entrinnt und Nebel spinnt uns ein, bis wir blind und gestorben sind. Wir greifen mit den heißen Händen hart in das morgennasse Gras. Wir stehen zum Sprung und stehen vor Wänden, und was wir lieben, liegt weit hinter Glas. Und alle Freude ist uns fremd und fern, es bleibt uns nur ein tausendfaches Sterben, und unsere Füße schreiten über Scherben. Ob unseren Stirnen steht kein Stern. Die Welt liegt weit und weiß und weich im Schnee. Die Welt entläuft uns leis, ein flüchtiges Reh. Eine lange Nacht steht uns bevor. Der Wagen fährt tief in ein dunkles Tor und macht Jähhalt im Hof der Irrenanstalt. Geräusche rasen, alle Straßen strahlend strömen in die Welt. Gehen ist uns vergällt, Fuß zerfällt. Warum hält man uns fest? Warum lässt man uns nicht sterben und verderben, wie es uns gefällt? Wir wandern um die Wand, im Kreise immer, krank und krumm. Wir werden dick, wir werden dumm. Wir wandern um die Wand herum. Und Tag für Tag, den ganzen Tag, und einmal eines Morgens lag der eine da, den traf der Schlag. Wir anderen aber standen stumm. Wir standen alle wie versteint, wir wussten, was uns ewig eint, und keiner, keiner hat geweint. Wir wandern um die Wand herum. Unser Denken ist zerbrochen. Ein böser Stern hat uns ins Gehirn gestochen. Das war vor manchen Wochen meilenfern. Damals krochen wir ins Dunkeln, vor dem Funkeln der Blicke des Herrn. Aber er hat uns gerochen und das Urteil gesprochen. Und wir sterben gern. Ende von Irrenhaus. Aufgenommen von Raimund Ruffiner. Mondesaufgang von Annette von Droste-Hülshoff, gelesen für LibriVox.org. Mondesaufgang. An des Balkones Gitter lehnte ich und wartete, du mildes Licht, auf dich. Hoch über mir, gleich trübem Eiskristalle, zerschmolzen schwamm des Firmamentes Halle. Der See verschimmerte mit leisem Stöhnen. Zerflossene Perlen oder Wolkentränen? Es rieselte, es dämmerte um mich. Ich wartete, du mildes Licht, auf dich. Hoch stand ich, neben mir der Lindenkamm, tief unter mir Gezweige, Ast und Stamm. Im Laube summte der verlähnen Reigen, die Feuerfliege sah ich glimmend steigen, und Blüten taumelten wie halb entschlafen. Mir war, als treibe hier ein Herz zum Hafen, ein Herz, das übervoll von Glück und Leid und Bildern seliger Vergangenheit. Das Dunkel stieg, die Schatten drangen ein. Wo weilst du denn, mein milder Schein? Sie drangen ein wie sündige Gedanken, des Firmamentes Woge schien zu schwanken, verzittert war der Feuerfliege Funken, längst die Verläne an den Grund gesunken. Nur Bergeshäupter standen hart und nah, ein düstrer Richterkreis im Düster da. Und Zweige zischelten an meinem Fuß, wie Warnungsflüstern oder Todesgruß. Ein Summen stieg im weiten Wassertale, wie Volksgemurmel vor dem Tribunale. Mir war, als müsse etwas Rechnung geben, als stehe zagend ein verlorenes Leben, als stehe ein verkümmert Herz allein, einsam mit seiner Schuld und seiner Pein. Da auf die Wellen sank ein Silberflor, und langsam stiegst du, frommes Licht, empor. Der Alpen finstre Stirnen strichst du leise, und aus den Richtern wurden sanfte Greise. Der Wellen Zucken ward ein lächelnd Winken, an jedem Zweige sah ich Tropfen blinken, und jeder Tropfen schien ein Kämmerlein, drin flimmerte der Heimatlampe Schein. O Mond, du bist mir wie ein später Freund, der seine Jugend dem Verarmten eint, um seine sterbenden Erinnerungen des Lebens zarten Widerschein geschlungen. Bist keine Sonne, die entzückt und blendet, in Feuerströmen lebt, in Blute endet. Bist, was dem kranken Sänger sein Gedicht, ein fremdes, aber, oh, ein mildes Licht. Ende von Mondesaufgang. Diese Aufnahme ist in der Public Domain.